Zachäus sitzt auf dem Baum, um Jesus zu sehen. Er kommt in die Stadt, bleibt vor dem Zöllner stehen. Der Herr ruft Zachäus an, heute kehr ich bei dir ein. Zachäus tut voll Freud, ihm Herz und Türen auf. Zachäus ist beglückt, ruft alle herein, die Stolzen jedoch, sie gehen nicht hinein. Selbstgerecht, dieser will der Meister sein. Dann kehrt man aber nicht bei solchen Leuten ein. Und Jesus schaut auf mich, warum stehst du hier? Komm, setz dich zu Tisch und bleib nicht vor der Tür. Auch mir sagt er sein Wort, heute kehr ich bei dir ein. Da tu ich voller Freud ihm Herz und Türen auf. Trotz Sünden und Schuld spricht Jesus uns an. Kommt her, freut euch mit mir, die Tür ist aufgetan. Das Brot, welches Leben gibt, und mein Wort, das Sünden erlässt, ist das, was ihr braucht. Dann wird der Tag zum Fest.